Es war gar nicht so einfach, die Zustimmung des Kommandanten zu erhalten. Da ich aber drohte, andernfalls unser Hilfsangebot zurückzuziehen, musste er sich nach Beratung mit seinen Offizieren einverstanden erklären. Die Soldaten tränkten ihre Pferde und ritten zunächst weiter. Danach führten die Apachen ihre Tiere an das Wasser und füllten die Schläuche. Schuhehend und ich spähten unterdessen nach den Comanchen unter Nahle Masyuf aus. Als wir ihre Kundschafter durch mein Fernrohr weit draußen entdeckt hatten, gab ich den Apachen das Zeichen, den Dragonern zu folgen, die wir nach kurzer Zeit erreichten. Von der Stelle aus, wo wir uns jetzt befanden, konnten wir die 100 Bäume mit bloßem Auge nicht erkennen, aber das Fernrohr trug bis dahin. Nach etwa einer Stunde traf der Haupttrupp der Comanchen dort ein. Old Shorehand meinte: Jetzt beginnt der erste Akt des geplanten Schauspiels. Die Gefangennahme von Nahle Masyuf. Ich denke, wir dürfen nicht lange warten. Meint ihr nicht auch? Ja, wir müssen fort, aber nicht alle auf einmal. Um die Rothäute ungesehen umzingeln zu können, muss eine Abteilung von uns, die am weitesten zu reiten hat, eher fort als die anderen. Ah. Das seid ihr mit den Apachen, die ich unter eurem Befehl stelle, Mr. Schuhend. Freut mich. Danke, Sir. Wie lange werdet ihr brauchen, um den Comanchen in den Rücken zu kommen? Ich denke, dass ihr in einer halben Stunde ebenfalls kommen und den Ring schließen könnt. Gut, also Max, beginnen. Lebt einstweilen wohl. Auf gutes Gelingen, Sir. Kommandant, der Tanz beginnt. Sind eure Leute bereit? Sagt nur, wie die Sache vor sich gehen soll, Sir. Wir reiten im Galopp auf die 100 Bäume zu und bilden gleich von hier aus einen Halbkreis, dessen Enden die äußersten Büsche berühren. Verstehe. Dahinter stecken die Apachen. Ja. Eure Reiter sollen mit ihnen rechts und links Engfühlung aufnehmen. Klar. Ich wiederhole, Sir, es wird nur geschossen, wenn wir angegriffen werden. Ja, ja. Verhalten sich die Comanchen abwartend, so lassen wir die Waffen ruhen. In diesem Falle werde ich ein Gespräch mit Ihrem Häuptling Vier Finger herbeiführen, von dessen Ergebnis das weitere abhängt. Werde ich bei diesem Gespräch anwesend sein? Als Kommandant der Truppen bin ich doch wohl der Mann, auf den der Häuptling vor allen Dingen hören muss. Er wird nicht auf euch hören. Auf wen sonst? Auf mich. Eure Uniform macht auf ihn gar keinen Eindruck. Außerdem, beherrscht ihr die Sprache der Comanchen? Nein, ihr habt recht, Sir. Ich überlasse alles euch. Nun, es blieb dem guten Mann auch gar nichts anderes übrig. Der Angriff vollzog sich genau nach meinem Plan. Noch ehe die Comanchen begriffen, um was es ging, waren sie von allen Seiten eingeschlossen. Es war kein Schuss gefallen, kein Tropfen Blut geflossen. Ich stieg vom Pferd und ging langsam auf die Rothäute zu. In Sprechweite rief ich zu ihnen hinüber: Die Krieger der Comanchen mögen mich hören. Hier steht Old Shatterhand, der mit Nahle Masyuf sprechen will. Nahle Masyuf hat keine Zeit für Beratungen. So wird er Zeit haben zu sterben. Ich gebe ihm eine kurze Frist zum Überlegen. Dann werden unsere Gewehre sprechen. Hau! Meint es Old Shatterhand ehrlich mit dieser Unterredung? Nahle Masyuf kann dem Wort Old Shatterhands vertrauen. So mag er alle seine Waffen ablegen und mir auf halbem Wege entgegenkommen. Auch ich komme waffenlos. Ich kehrte zu unserer Linie zurück und legte alles, was ich an Waffen besaß, bei meinem Pferd nieder. Als ich mich dann umdrehte, sah ich Vier Finger bereits an der verabredeten Stelle sitzen. Er hatte es ja mächtig eilig auf einmal. War er vielleicht deshalb eher als ich gekommen, um irgendeinen Gegenstand an dem Platz verbergen zu können, den ich nicht sehen sollte? Eine Waffe vielleicht? Nun, ich war auf der Hut. Langsam setzte ich mich nieder. Unsere Augen bohrten sich förmlich ineinander. Jeder wollte seinen Gegner abschätzen. Nahle Masyuf war lang und schmal gebaut, aber kräftig und sehnig. Er mochte etwa 50 Jahre alt sein. Sein Gesicht drückte festen Willen und Tatkraft, aber auch Falschheit und Verschlagenheit aus. Schließlich öffnete er seinen Gürtel und das Jagdhemd und begann: Old Shatterhand mag hersehen. um sich zu überzeugen, dass ich keine Waffe habe. Warum sagten alle Masiuf diese Worte? Sie sind überflüssig. Da ich zum Häuptling der Mescalero-Apachen ernannt wurde, sind wir beide Häuptlinge von gleichem Rang, deren Worte wie Schwüre gelten müssen. Old Shatterhand spricht sehr stolz. Es wird die Zeit kommen, da er demütiger redet. Wann wird das sein? Wenn wir ihn gefangen genommen haben. Da kann Vier Finger warten, bis er gestorben ist. Er ist schon jetzt mein Gefangener. Sieh dich um. Puh! Bleichgesichter! Geübte Soldaten! Und dort drüben, hinter deinen Kriegern, stehen Winnetous Apachen bereit, euch zu vernichten. Nale Masyuf hat ihr Geschrei gehört, das dem Heulen der feigen Schakale gleicht. Wo ist Winnetou? Emiliano Estacado. Er reitet mit einer großen Zahl seiner tapferen Krieger vor dem Häuptling Großer Donner her, um die Pfähle in die Erde zu stecken, die den Weg ins Verderben weisen. Uff, uff! Winnetou verrichtet diese Arbeit anstelle des jungen Häuptlings Shiba Big, den wir gefangen genommen haben. Nun führt Winnetou mit seinen Pfählen die Comanchen so in die Irre, wie Großer Donner die weißen Reiter in den Tod des Verschmachtens führen sollte. Uff! Du siehst, eure Pläne sind von uns durchkreuzt. Bloody Fox wurde gewarnt und ihr habt keine Chance mehr. Old Shatterhand ist das Allerschlimmste der Bleichgesichter. Aber er irrt sich. Wir werden trotzdem kämpfen. Du wirst alle deine Krieger verlieren. Sie sind gegen die Soldaten und Apachen machtlos. Von dem Zaubergewehr Old Shatterhands und der nie fehlenden Büchse Old Shoehands gar nicht zu reden. Uff! Old Shoehand ist hier? Wo? Da oben bei den Apachen. Es ist unmöglich, dass ihr uns entkommen könnt, wie du siehst. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als dich mir zu ergeben. Was geschieht mit Shiba Big und seinen Leuten? Wir werden sie freigeben, weil noch kein Blut zwischen uns geflossen ist. Auch Großer Donner und seine Krieger erhalten die Freiheit wieder. Und was hätte Nale Masyuf mit seinen Brüdern zu erwarten, wenn sie sich ergeben? Sie würden ebenfalls frei sein. Was geschieht mit unseren Pferden und Waffen? Ich denke, man wird euch alle Waffen lassen, die ihr zur Jagd braucht, um euch zu ernähren. Die Gewehre wird man euch abnehmen, damit ihr endlich Frieden halten müsst. Wir wollen keinen Frieden. Wir wollen den Kampf. Da hast du ihn! Du Verräter! Oh. Comanchen! Nale Masyuf ist ein Verräter, den ich niederschlagen musste. Mit diesem Messer wollte er mich erstechen. Hier habt ihr es zurück. Euren Häuptling aber nehme ich mit.